Dieser sagenumwitterte Kalksteinfelsen wird König des Werratals genannt. Er trägt den Turm der deutschen Einheit, einen mit viel grenzüberschreitender Eigeninitiative nach 1989 zum Aussichtsturm überbauten ehemaligen Abhörturm der Stasi. Einen ersten Turm gab es schon 1890, samt einschlägiger Gipfelbuchpoesie. Will man auf der Welt sich freuen, steigt man auf den Heldrastein. Golden liegen Tal und Höhen, o Welt, du bist so wunderschön. Fotos dokumentieren die jüngere Geschichte. Von der Werra angeschwemmte Flüchtlingsleichen, DDR-Abhöranlagen, Wiedervereinigungsfeiern.